Good morning. Guten Morgen. I hope you're enjoying this series and being blessed. Wir hoffen, ihr genießt diese Serie und sie segnet euch. I'm going to give you some Bible verses that are very powerful. Ich möchte euch einige Bibelverse geben, die sehr kraftvoll sind. First of all, Romans 8, verse 15. Als erstens im Römer 8, Vers 15. You did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. See, you did not get the spirit of slavery. Also siehst du, du hast nicht den Geist der Sklaverei empfangen. Not a slave. Du bist kein Sklave. God is not your taskmaster. Und Gott ist nicht dein Zuchtmeister. You've already received the spirit that cries out, Abba, Father. Du hast bereits den Geist der Sohnschaft empfangen, der ruft, Abba, Vater. Abba is actually not a Greek word. Abba ist in der Tat kein griechisches It's Wort. An Aramaic word that means daddy. Es ist ein aramäisches Wort und bedeutet Papa, Papi. Deep inside of you there is a cry that says, I want God to be my daddy. Ganz tief in deinem Herzen ruft es, ich möchte, dass Gott mein Papi ist. This is the longing that is in your heart. Und das ist das Verlangen in deinem Herzen. Und ich habe ganz gute Neuigkeiten für dich. Es ist nicht ein Verlangen, mit dem du geboren wurdest. Es ist nicht ein Verlangen, wovon du glaubst, dass du brauchst. A longing that God put inside of you. Aber es ist ein Verlangen, das Gott in dich hineingelegt hat. What it says. Schau, was da geschrieben steht. We have received the spirit of adoption. Wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen. So it's God who put this cry inside of your heart. Also war es Gott, der diesen Schrei in dein Herz hineingelegt hat. In your heart, that means it's his will and his desire. Wenn Gott es in dein Herz hineingelegt hat, bedeutet das, dass es sein Wille und sein Wunsch ist. So I want you to make a decision today. Und ich möchte, dass du heute eine Entscheidung triffst. Make a step of faith. Mach einen Glaubensschritt. And begin to cry. Und fang an zu rufen. Daddy, Father, Daddy, Father, Daddy, Father. Papa, Vater, Papa, Vater, Papa, Vater. Tell God that you want to experience him as your daddy. Fang an, Gott zu sagen, dass du ihn als deinen Vater erleben möchtest. Who embraces you, who holds you, who loves you. Als denjenigen, der dich umarmt, dich hält und dich Let's liebt. Do a little meditation. Machen wir eine kleine Meditationsübung. If you're driving your car right now, you can't do that. Aber wenn du gerade beim Autofahren bist, kannst du das jetzt nicht tun. But if you are not, I want you to just quiet your heart completely. Aber wenn das nicht der Fall ist, möchte ich, dass du dein Herz jetzt ganz ruhig werden lässt. Close your eyes wherever you are. Schließ deine Augen, wo immer du bist. And with your mind, with the pictures in your mind, I want you to follow my voice. Und mit den Bildern in deinem Kopf möchte ich, dass du meiner Stimme folgst. Trust me, it's perfectly biblical. Vertraue mir, es ist komplett biblisch. What the Bible calls meditation. Das ist, was die Bibel Meditation nennt. Forming images in your heart. Bilder in deinem Herz gestalten. Erase wrong images. Um falsche Bilder auszulöschen. You're walking through your life. Du gehst durch dein Leben. So remember, eyes closed, just follow my words. Also lass die Augen zu und folge nur meinen Worten. And suddenly you realize. Und plötzlich realisierst du. How many things you have done wrong in your life. Wie viele Dinge du in deinem Leben falsch gemacht hast. All of these wrong things keep coming to your mind. Und all diese Sachen, die du falsch gemacht hast, kommen dir in den Sinn. And you wonder how your father will feel about this. Und du fragst dich, wie dein Vater wohl darüber denkt. You're sitting in your little corner. Du sitzt in einer kleinen Ecke. And you don't know what's gonna happen. Und du weißt nicht, was passieren wird. Suddenly your father walks into the room. Plötzlich kommt dein Vater in das Zimmer. He looks deep into your eyes. Er schaut dir tief in die Augen. The only thing that come out of his eyes is love. Das Einzige, was aus seinen Augen kommt, ist Liebe. Love, acceptance. Liebe und Annahme. Und du sagst, But Father, aber Vater, ich habe es verbockt. The Father says, Der Vater sagt, my child, mein Kind, it's all forgiven. Es ist alles vergeben. Ich liebe dich. I have not come here to talk about your errors. Ich bin nicht hierher gekommen, um über deine Fehler zu sprechen. Und ich bin nicht gekommen, um mit dir über deine Fehlschläge zu sprechen. And to reassure you of my acceptance. Ich bin gekommen, um dich zu umarmen und dir zu versichern, dass du von mir angenommen bist. Jetzt kannst du dich entspannen. Because you know the Father is not here to accuse, but he is here to just assure you. Weil du jetzt weißt, dass dein Vater nicht da ist, um dich anzuklagen, sondern dass er nur hier ist, um dir Sicherheit zu geben. Er kommt näher. Sits down right next to you. Setzt sich direkt neben dich. He says, my child. Und er sagt, mein Kind, deep, deep desire. Ich habe ein tiefes, tiefes Verlangen, we'd relate the way I really want to. Dass wir beide so miteinander umgehen und in Beziehung treten, wie ich es wirklich möchte. Ein liebender Vater can receive and accept my love. Und ein Kind, das meine Liebe empfangen und annehmen kann. Und er hält dich hoch. Er setzt dich auf seine Schoß. Er umarmt dich. Er schaut dir in die Augen und er sagt, all is good. Mein Kind, alles ist gut. Du bist geliebt. You're very, very much loved. Du bist so sehr geliebt. Feel how this love is flowing through every part of your body. Und plötzlich spürst du, wie diese Liebe deinen ganzen Körper durchflutet. You feel his kindness, his acceptance, his goodness to flood your whole body. Du fühlst, wie seine Liebe, seine Herzlichkeit, seine Annahme, seine Güte den ganzen Körper durchflutet. Und du sagst, Daddy, Papi, can I really freely accept this love? Kann ich wirklich vollkommen umsonst diese Liebe annehmen? Und er sagt, ja. Everything to do is to love you. Ja, denn was ich am liebsten mache, ist, dich zu lieben. Well, you let me love you, the happier I am. Und je mehr du mich dich lieben lässt, umso glücklicher bin ich. I just want to accept and love you. Ich möchte dich nur annehmen und dich lieben. Inside of your spirit, the deep cry. Ich habe diesen tiefen Ruf in deinen Geist gelegt. Daddy, Daddy, Daddy. Papi, Papi, Papa. Follow the deep cries. Folge diesem tiefen Schrei. Do not follow the voice of accusation. Folge nicht dieser Stimme der Anklage. Follow the voice of your past. Folge nicht der Stimme deiner Vergangenheit. Reject this voice. Lehne diese Stimme Accept ab. The voice in your spirit. Yeah. Und nimm die Stimme in deinem Geist an. Daddy, Daddy. Die sagt, Papi, Papi, Papi. And to embrace you. Ich bin immer da, um dich zu umarmen. While you stay in this state and have your eyes closed. Nun, während du noch so in diesem Zustand bleibst und deine Augen geschlossen hältst, lese ich dir noch eine Schriftstelle vor. In Galatians 4, verse 5, it says, im Galater 4, 5 steht geschrieben, that Jesus came to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Dass Jesus kam, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. A slave you adopted. Du bist kein Sklave, du bist adoptiert, du bist angenommen. Look what Ephesians 1, verse 5 says. Schau, was Epheser 1, 5 sagt. Having predestined us to adoptions as sons by Jesus Christ to himself. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Yes, you have been predestined. Ja, du bist vorherbestimmt. Be adopted. Angenommen zu sein, adoptiert zu sein. Aus der Sklaverei heraus in die Sohnschaft. That's what he wants you to experience. Das möchte er, dass du erlebst. Tomorrow we keep talking. Und morgen reden wir weiter.